Jalbert gluckst. Puh, es steht Ihnen nicht zu, uns Befehle zu erteilen. Danny, jetzt mal wirklich, sagt Davis. Er zeigt mit dem Finger auf Sie. Wissen Sie was? Mir wird es allmählich zuwider, meinen Vornamen aus Ihrem Mund zu hören. Wir sind nicht befreundet, Ella. Diesmal ist es an Ball, Danny eine Hand auf den Arm zu legen. Davis spricht weiter, als hätte Danny nichts gesagt. Sie sieht ihn ernst an. Das Lächeln ist verschwunden. Sie schleppen ein großes Gewicht mit sich herum. Das kann ich geradezu sehen. Und deshalb erzählen Sie diese Geschichte über einen Traum. Er sagt nichts. Das ist alles furchtbar weit hergeholt. Das müssen Sie zugeben. Betrachten Sie das Ganze noch einmal aus unserer Perspektive. Ich glaube nicht mal, dass Ihr Anwalt es auch nur ansatzweise glaubt. Seien Sie sich da nicht so sicher, sagt Paul. Bekanntlich gibt es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt, behauptet Shakespeare. Schwachsinn, blafft Jalbert vor dem Poster, behaupte ich. Danny hält einfach den Blick von Ella Davis stand. Jalbert ist ein hoffnungsloser Fall. Davis ist das eventuell nicht, trotz ihrer harten Schale. Sie verspüren Reue, das sehe ich, sagt sie, dass Sie die Mülltonne über die Hand von Yvonne gestellt haben, damit der Hund nicht mehr an Sie herankommt. Das war Reue. Er schweigt, aber wenn sie das wirklich glaubt, ist sie vielleicht doch ein hoffnungsloser Fall. Es war Mitgefühl, nicht Reue. Mitgefühl für eine tote Frau mit einem Bettelarmband am verstümmelten Handgelenk. Aber Davis ist in Fahrt, also nur zu. »Wir können Ihnen helfen, dieses Gewicht abzulegen. Sobald Sie damit anfangen, wird es Ihnen leicht fallen. Und das ist nicht alles. Wenn Sie sich offen dazu bekennen, können wir vielleicht etwas für Sie tun. Kansas hat die Todesstrafe und...« »Die seit mehr als 40 Jahren nicht mehr vollstreckt worden ist«, sagt Paul. »Hickok und Smith über die Truman Capote ein Buch geschrieben hat, waren die Letzten.« »Bei einem Fall wie dem mit dieser jungen Frau könnte man sie trotzdem verhängen«, sagt Davis beharrlich. Danny findet es interessant, dass sie immer wieder »junge Frau« sagt, anstatt den Namen zu verwenden. Aber natürlich würde auch der Staatsanwalt von einer jungen Frau sprechen, einer wehrlosen jungen Frau. »Aber wenn Sie eingestehen, was Sie getan haben, wäre die Todesstrafe fast sicher vom Tisch.« »Machen Sie es uns und sich selbst also leichter. Erzählen Sie uns, was wirklich geschehen ist.« »Das habe ich getan«, sagt Danny. »Ich hatte einen Traum. Dann bin ich dorthin gefahren, um mir zu beweisen, dass es nicht mehr als ein Traum war. Aber da lag die Leiche. Das habe ich gemeldet. Sie glauben mir nicht. Das verstehe ich, aber ich sage die Wahrheit. Lassen wir jetzt das Geplänkel. Werden Sie mich festnehmen?« Schweigen. Davis blickt ihn einen Moment lang weiter mit demselben warmen, ernsten Ausdruck an, dann verändert sich ihr Gesicht. Der Ausdruck wird nicht etwa kalt, sondern leer, professionell. Sie lehnt sich zurück und sieht Jalbert an. »Jetzt nicht«, sagt Jalbert, doch irgendwie drückt sein schroffer Blick aus, »aber bald, Danny, bald.« Danny steht auf, seine Beine fühlen sich an wie die Beine in seinem Traum, als gehörten sie ihm nicht und könnten ihn wer weiß wohin tragen. Ball erhebt sich ebenfalls, gemeinsam gehen sie zur Tür. Ball hat ihm die Hand auf den Arm gelegt, woraus Danny schließt, dass er ein bisschen wackelig auf den Beinen oder zu bleich ist. Obwohl er nur raus aus diesem Raum will, dreht er sich um und sieht Davis an. »Derjenige, der diese Frau umgebracht hat, ist noch auf freiem Fuß«, sagt er. »Ich spreche mit Ihnen, Inspektor Davis, weil es nichts nutzt, mit dem da zu sprechen. Der hat sich seine Meinung längst gebildet, aber ich habe den Eindruck, dass das bei Ihnen noch nicht der Fall ist. Schnappen Sie ihn, okay? Hören Sie auf, sich auf mich zu konzentrieren und suchen Sie denjenigen, der Yvonne Wicker auf dem Gewissen hat, bevor er wieder sowas tut.« Vielleicht sieht er etwas in ihrem Gesicht aufblitzen, vielleicht auch nicht. Ball zieht ihn am Arm. »Kommen Sie, Danny. Gehen wir.«